Hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast im Jahr 2020. Heute wieder mit zahlreichen brandaktuellen News, unter anderem Detective Conan bei ProSiebenMax. Da könnte es in absehbarer Zeit neue Folgen geben. Wir haben neue DVD-Boxen und Film 23 läuft wie geplant im Kino. Die Details dazu gibt's aber später. Erstmal stelle ich euch meine heutigen Mitstreiter vor. Mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Genau, heute zu dritt hier am Start. Lieben Gruß gehen raus an unsere anderen Moderatoren, natürlich Johannes und Kevin, die heute leider nicht mit dabei sein können. Wir starten durch mit einer internen Ankündigung. Einmal Black Belt Edition, das ist ja der neue Sonderband von Egmont Manga, der erschienen ist. Den haben wir uns vorgeknöpft und analysiert. Könnt ihr reinhören, Conancast Nummer 129 findet ihr überall dort, wo ihr diesen Conancast auch hört. Das müsste die vorige Ausgabe sein, die ihr unter diesem News-Podcast findet oder über oder wo auch immer, bei YouTube beispielsweise in unserem Kanal ganz versteckt. Na, ihr findet das schon, wenn ihr euch unsere Analyse zur Black Belt Edition anschauen bzw. eher anhören möchtet. Und ja, dann machen wir auch direkt weiter mit der Rubrik Anime in Deutschland. Da haben wir diesmal zahlreiche Meldungen für euch. Unter anderem ist Conan ja seit dem 8. Mai schon wieder bei ProSiebenMax zu sehen. In Doppelfolgen ist er gestartet mit der Folge 334 und läuft seitdem von Montag bis Freitag immer ab 16.20 Uhr, teilweise auch schon 16.15 Uhr, aber eigentlich 16.20 Uhr. In Doppelfolgen, die fünfte Staffel läuft dort weiterhin und ja, eventuell könnte es demnächst auch mit weiteren neuen Folgen weitergehen, mit einer sechsten Staffel. Dazu war es ja lange, lange Zeit ruhig, aber jetzt hat sich ProSiebenMax tatsächlich zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie weiterhin an neuen Conan-Folgen dran sind. ProSiebenMax hatte nämlich auf Instagram und ich glaube auch bei Facebook und ich weiß gar nicht, ob bei Twitter einen neuen Beitrag geteilt, um eben den Detective Conan-Anime jetzt zum aktuellen Rerun ein bisschen zu promoten. Und ich glaube, da hatten sie dann auch schon gemerkt, oh, wir wollen jetzt hier was zum Promoten posten. Ja, wenn wir das nur einfach so posten, dann werden die Leute sicherlich nachfragen, wie sieht es eigentlich mit den neuen Folgen aus? Neue Folgen, wann geht es denn endlich weiter? Und deswegen haben sie gleich beim ersten Promotion-Post noch hinzugeschrieben, dass sie weiterhin an neuen Folgen dran sind. Ich zitiere mal ProSiebenMax: Unseren Spruch, wir sind an neuen Folgen dran, könnt ihr wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber wir bleiben dabei und meinen es auch so. Anime zu importieren ist generell zeitaufwendig und in der aktuellen Situation wird das auch nicht leichter. Aber Detektive sind geduldig. Später im Jahr wartet auf jeden Fall schon mal ein neuer Detective Conan Movie auf euch. Hashtag Anime Action. Genau, das war so der Wortlaut. Haben wir jetzt nach über einem Jahr mal wieder eine neue Meldung, denn die letzte war tatsächlich bei der Erstausstrahlung noch, also Februar 2019 hatten sie gesagt, dass sie an neuen Folgen dran sind, jetzt haben sie das nochmal bekräftigt und ja, genau, gerade wegen auch der aktuellen Corona-Situation ist es ja tatsächlich nicht einfacher, aber wir bekommen definitiv einen neuen Film dann, welcher, das steht auch noch in den Sternen. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal wieder was von ProSiebenMax dazu zu lesen, auch wenn es jetzt nichts Neues ist, aber ich fand schön, einfach mal, ja, nochmal die Bestätigung zu haben, dass sie weiterhin an Conan interessiert sind und sich bemühen und dass halt das Anime importieren und generell die ganze Produktion und das alles ziemlich aufwendig ist mit Verhandlungen und, das war mir eigentlich schon immer klar, deswegen rechne ich auch nie mit irgendeinem festen Datum, sondern war halt hier einfach glücklich, dass wir mal wieder was gehört haben, eben auch nochmal vom Sender, dass sie gesagt haben, ja, wir stehen zu unserer Aussage und ich finde, das ist eine positive Meldung und ja, freut mich einfach, dass der Sender von sich aus sich dazu zu Wort gemeldet hat. Ja, böse Zungen hatten ja bereits behauptet, dass das Ganze im Sande verlaufen wäre, nachdem, wie gesagt, die vorige Meldung, dass ProSiebenMax an neuen Folgen dran ist, aus dem Februar 2019 stammte und seitdem es kein Update mehr gab seitens ProSiebenMax. Weil gerade auch bei der Erstausstrahlung der fünften Staffel die Quoten eher durchschnittlich waren und nicht so über fantastisch gut, wie man es hätte erwarten können. Hatte es geheißen von bösen Zungen, wie gesagt, dass es ProSiebenMax vielleicht doch gar nicht mehr interessiert ist und es einfach nur, ja, jetzt Gras über die Sache wachsen lassen wollte. Aber jetzt haben sie sich tatsächlich gemeldet und das finde ich auch tatsächlich sehr schön, dass, wie Olli schon sagte, der Sender von sich aus auf die Fans zugeht und sagt, hey, klar, es dauert noch ein bisschen, bleibt geduldig, aber wir sind weiterhin dran. Das ist nicht ganz einfach, weitere neue Folgen nach Deutschland zu holen, aber wir geben unser Bestes und bemühen uns. Und ja, genau, das denke ich auch ist ein positives Zeichen. Und gerade auch die aktuelle Wiederholung bei ProSiebenMax läuft ja auch tatsächlich sehr gut, wie ich gesehen hatte, anhand der Quotenausschnitte. Von daher dürfen wir da, denke ich, optimistisch sein, auch weiterhin. Dann machen wir weiter mit den Folgen bei Kase, die ja auch auf DVD erscheinen, auf DVD-Boxen. Und da wurde jetzt der Release-Termin der 14. DVD-Box bekannt gegeben und die Details dazu hat Lasse. Genau, DVD-Box 13 erscheint ja jetzt am 2. Juli, die wurde ja nach hinten verschoben. Und relativ bald, laut aktuellem Stand, soll dann schon die DVD-Box 14 tatsächlich kommen. Am 6. August 2020, so steht es jedenfalls im Kase-Shop, auch noch aktuell so drin. Circa 600 Minuten werden gelistet, was so ungefähr bei einer Folgenlänge von 24 Minuten 25 Folgen wären. Darunter im Prinzip komplett die Konfrontation mit Wermut und alles, was darauf hinführt. Also das wäre quasi so das erste große Highlight oder vielleicht das Highlight der Staffel, diese DVD-Box. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie die am 6. August belassen, weil irgendwie so scheinen quasi mit einem Monat Abstand, ob sie jetzt sagen, ja gut, wir mussten 13 nach hinten schieben, jetzt ist es halt so, oder ob sie dann sagen, oh ja, für der DVD-Box 14 schieben wir auch noch mal ein bisschen nach hinten, weiß man jetzt natürlich noch nicht, aber aktuell jedenfalls soll DVD-Box 14 am 6. August erscheinen. Genau, finde ich auch, wie gesagt, fraglich, ob die tatsächlich dann zu dem genannten Termin erscheint, weil es bei DVD-Box 13 ja auch so war, dass die, glaube ich, im April zunächst erscheinen sollte und dann zweimal nach hinten verschoben wurde auf den jetzigen Termin 2. Juli. Und genau, dann schon einen Monat später, einen Monat und vier Tage, okay, später im August, 6. August, dann DVD-Box 14. Ist tatsächlich sehr zeitnah, aber es könnte durchaus sein, dass sie es dabei belassen, weil die DVD-Box 13 ja, wie gesagt, nur nach hinten verschoben wurde. Werden wir dann sicherlich sehen. Und wenn es sie nochmal verschieben sollte, dann berichten wir natürlich darüber. Wenn nicht, dann erscheint sie regulär am 6. August. Und ja, was auch noch wichtig sein könnte, ist, wie das denn mit der Veröffentlichung der, also DVD-Box 13 und 14 bringen ja erstmals die 5. Staffel auf DVD raus. Mit DVD-Box 12 hatten wir ja die 333 Folgen abgeschlossen und dann geht es mit 13 weiter und 14. Und einige könnten sich jetzt sicherlich fragen, wie das denn aussieht mit der Veröffentlichung bei Anime On Demand. Da ist tatsächlich noch nichts bekannt, ob die denn auch kommen werden. Aber wenn man dem aktuellen Release-Rhythmus folgt, wo jeden Sonntag 2 Folgen bei Anime On Demand veröffentlicht werden, da sind wir derzeit bei Episode 315, 16 erscheinen. Heute, wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört. Und mit Episode 333 wären wir dann durch am 9. August, wenn es bei dem aktuellen Rhythmus bleibt. Also würden wir ab Mitte August dann tatsächlich die 5. Staffel bei Anime On Demand sehen, während wir sie schon vorab ab Juli oder Anfang August dann auf DVD-Box 13 und 14 uns anschauen könnten. Also wenn ihr die 5. Staffel tatsächlich als allererster auf DVD-Qualität haben möchtet, dann solltet ihr zu den DVD-Boxen tatsächlich greifen und nicht auf Anime On Demand warten, denn dort dauert es tatsächlich ein bisschen länger. Das ist da der Unterschied, ja. Genau, dann haben wir noch eine Meldung zu Film 23, Die Stahlblaue Faust, der Film, der ursprünglich für den 30. Juni im Kino angekündigt war. Da war ja auch lange Zeit unklar, ob der denn tatsächlich auch zum regulären Termin im Kino laufen wird. Das ist jetzt allerdings bestätigt und die Details dazu hat auch wieder Lasse. Genau, Kase hatte sich ursprünglich gemeldet auf ihrer Facebook-Seite Kase im Kino, die mir vorher tatsächlich nicht bekannt war, weil ich nur dem Haupt-Kase Deutschland-Account folge. Und dort haben sie gesagt, jetzt wo wieder Corona gelockert wird, können die Anime Nights 2020 wieder im Kino stattfinden. Bisher war es so, dass sie drei Filme bisher in diese Zeit gefallen sind, wo jetzt halt die ganzen Maßnahmen beschlossen wurden. Psycho Pass, Tokyo Ghoul und Danmachi. Und da haben sie eine Variante gemacht, wo sie das auf Anime On Demand gemacht haben, mit dem Kase Virtual Ticket, wo man den Film dann 48 Stunden um diesen ursprünglichen Kinotermin rumgucken konnte für 10 Euro. Und ich meine, da war dann auch eine Kauflizenz dabei. Das heißt, wenn der Film dann regulär auf Anime On Demand erscheinen würde, dann hätte man ihn dann auch gleich schon. Das soll jetzt wohl nicht mehr passieren, denn wie Kase geschrieben hat, die Events auf Anime On Demand werden nicht mehr stattfinden. Stattdessen jetzt eben wieder im Kino. Und dann, was dann eine unserer nächsten News ist, ist, dass jetzt vor kurzem der Kinotrailer veröffentlicht wurde. Der synchronisierte Trailer zu Film 23, basierend auf den japanischen Trailern, wo dann auch mal Kase nochmal auch gesagt hat, hier im Kino und wir freuen uns, dass es weitergeht und alles drum und dran. Und das ist dann jetzt der erste Film der Anime Nights wieder, der wieder im Kino laufen wird. Ich persönlich, ich hatte das auch bei uns am Discord geschrieben und auch auf Twitter geschrieben. Ich persönlich finde das schade, dass diese Anime On Demand Virtual Ticket Funktion scheinbar wirklich komplett wegfällt jetzt. Weil ja, es wird gelockert und wie es so aussieht, wird das auch ungefähr in jedem Bundesland irgendwie hinkommen, dass offiziell die Kinos offen haben dürfen. Ob ein Kino dann tatsächlich öffnet, sobald es aufhaben darf, oder ob manche Kinos sagen, ja, wir öffnen noch nicht sofort, ist ja nochmal eine andere Sache, aber theoretisch dürfen wohl alle offen haben zu diesem Zeitpunkt. Aber selbst trotzdem ist es doch auch mit Abstand und so, ist jetzt alles neues Hygienekonzept und so. Und trotzdem ist ja A, das Risiko immer noch da. Und Leute, die Risikogruppe sind oder im Umfeld haben, wo sie sich nicht von isolieren können, setzen sich einer Gefahr aus. Das andere, was natürlich auch noch damit reinspielt, ist die Unsicherheit der Leute, selbst wenn sie jetzt nicht unbedingt Risikogruppe sind. Denn man hat das bei anderen Branchen auch gesehen, nachdem die wieder öffnen durften, der große Ansturm ist zumeist ausgeblieben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, wenn ein Geschäft wieder aufmachen, alle reingestürmt sind, weil endlich wieder einkaufen, sondern dass die Leute gesagt haben, wir dürfen zwar, aber ich habe trotzdem Sorge. Und ich befürchte, dass Conan der Film dann vielleicht, der Film 23, da irgendwie so ins Kreuzfeuer gerät. Und ich muss persönlich auch sagen, ich werde da nicht hingehen zu Film 23 ins Kino. Ich hätte gerne Kase Virtual Ticket, hätte ich gerne gemacht. Na klar, ja. Aber das möchte ich nicht da ins Kino gehen. Und das, ich muss tatsächlich ehrlich dazu sagen, ich bin ein riesen Conan-Fan. Ich war bei Film 21, war ich dreimal im Kino. Ich kann das tatsächlich relativ gut drauf verzichten, weil das ist einfach in dieser Zeit, möchte ich dieses Risiko nicht eingehen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Also ich muss sagen, selbst wenn jetzt die Kinos wieder aufmachen sollten, bin ich persönlich eher, ja, also auch wenn ich nicht zur Risikogruppe gehöre, eher ein, ja, sagen wir mal, öffentlichkeitsscheuer Mensch und würde mich eben nicht gleich wieder in den gewohnten Alltag trauen und wieder in Eisdielen gehen und in die Stadt gehen und Shoppingtouren machen und das ganze andere Gedöns eben auch. Und Kino gehört eben leider auch dazu. Und deswegen hätte ich es persönlich besser gefunden, dass man eben gerade auch so für die Schwankenden, sage ich mal, wie Lasse und mich jetzt, die eben eher nicht ins Kino gehen würden, dass man dann vielleicht so eine Art ja Doppelangebot gemacht hätte. Einmal eben, da man noch gar nicht weiß, ob das Kino bei einem selber wieder aufmacht zu dem Zeitpunkt und man hingehen kann. Oder eben, wenn man halt sagt, ich kann nicht hingehen oder ich will nicht hingehen, dass man dann eben diese Leute mit diesem Anime-on-Demand-Virtual-Ticket halt irgendwie hätte abholen können, damit die eben auch in den Filmgenuss kommen, weil ich glaube, ja, so ist es dann eher, es werden generell weniger Leute ins Kino gehen, weil es geht eben auch nicht anders wegen der begrenzten Platzzahl und dadurch wird der Film ja auch weniger Umsatz machen und das hätte man eventuell durch die Anime-on-Demand-Version damit dann irgendwie teilweise vielleicht auffangen können, aber so finde ich es ist halt auch sehr schade, dass es ja von jetzt auf gleich quasi abgebrochen wird und dass man es zumindest in dieser Übergangsphase nicht doch noch irgendwie geschafft hätte, beides anzubieten. Es ist natürlich auch schade, dass jetzt ausgerechnet Detektiv Conan der Testballon sozusagen ist bei den Kasi Anime Nights, um zu gucken, ob das denn schon wieder im Kino funktioniert oder ob man es doch noch hätte virtuell machen sollen. Es ist natürlich ein großes Wagnis, dass da Kase auch eingeht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Kase vorher mit jedem japanischen Studio oder wer auch immer die Filme, die vorher in der Kase Anime Night hätten laufen sollen, einzeln verhandeln musste, um diese Filme entsprechend als Virtual Ticket anbieten zu können. Das heißt, eventuell hätten sie jeden Monat neu verhandeln müssen. Oh, können wir den und den Film statt im Kino, wie besprochen, auch als Virtual Ticket bringen? Hätten sie bei Conan, bei TMS oder beim Detektiv Conan Komitee oder wer auch immer dafür zuständig ist in Japan, anfragen müssen, oh, dürfen wir es auch als Virtual Ticket bringen? Große Lizenzverhandlungen und so. Kommen natürlich extra Kosten auf Kase zu. Also nehme ich mal an, dass es so funktioniert. Oder man hat halt, also deswegen kann ich auch verstehen, wenn Kase, sobald die Kinos wieder offen sind halbwegs, dann auch sagt, ja, wir bringen das einfach wieder wie gehabt ins Kino und gut ist, die Leute werden schon wieder ins Kino gehen. Finde ich tatsächlich aber auch sehr fragwürdig. Ich weiß noch nicht, ob ich ins Kino gehen werde, das werde ich wahrscheinlich spontan entscheiden. Aber es herrscht tatsächlich auch eine große Verwirrung unter den Fans. Das sehe ich auch gerade in den sozialen Netzwerken, wo wir auch die Meldungen teilen oder geteilt haben, dass Film 23 wie geplant im Kino laufen soll. Und da kommen die Rückfragen, wo sehe ich denn, wo läuft er denn im Kino und wann hat mein Kino wieder geöffnet? Haben die Kinos bis dann überhaupt wieder geöffnet? Und wo kriege ich dann überhaupt mein Ticket her? Weil viele Kinoketten, die schon wieder geöffnet haben, noch gar keine Tickets anbieten, obwohl wir schon im Monat sind, in dem der Film erscheinen soll. Also sind ja noch wenige Wochen, bis der Film dann tatsächlich im Kino laufen wird. Und normalerweise kann man sich die Tickets ja mit mehreren Monaten im Vorlauf tatsächlich schon bestellen und reservieren. Das geht in dem Fall nicht. Man muss jetzt quasi jeden Tag abwarten, wann ist diese Reservierungsseite online, wann kann ich mir die Tickets dafür sichern. Und das ist irgendwie sehr ungünstig. Ich glaube, einige Bundesländer haben die Kinos sogar noch gar nicht geöffnet dann am 30. Juni. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ich hätte es tatsächlich auch besser gefunden, wenn man es als Virtual Ticket belassen hätte. Und dann vielleicht im nächsten Monat, wenn tatsächlich wirklich alle Kinos auch wieder offen haben und wenn die Kinoketten sich auch darauf eingestellt haben, wieder die mit dem Kinoticket-Vorverkauf und so weiter, dass alles wieder normal läuft. Andererseits kann ich natürlich auch die Kinoketten verstehen, die jetzt quasi wieder öffnen, aber gar kein Kinoprogramm mehr haben, weil ganz viele Kinofilme nicht produziert wurden oder verschoben wurden auf den Herbst. Die stehen jetzt quasi blank da und brauchen natürlich schnellstmöglich den Content. Und wenn Kase dann da sagt, ja, wir bringen das jetzt rechtzeitig, dann freuen sich die Kinoketten natürlich auch. Also es ist halt wirklich eine wirklich schwierige Situation momentan, bedingt durch Corona und auch bedingt durch die Öffnungen. Und wie Lasse schon sagte, die Leute stürmen nicht gleich wieder ins Kino und schauen sich das an, sondern sind tatsächlich erstmal verhalten. Aber da dann diesen richtig guten Mittelweg zu finden, das ist für alle Partien tatsächlich sehr schwierig. Und ja, ich hoffe, wenn sie, also die werden es jetzt ja im Kino bringen am 30. Juni. Ich hoffe, dass es dann später nochmal einen Nachholtermin gibt im Juli oder August, wenn sich wirklich alles wieder normalisiert hat. Und im September erscheint der Film ja auch auf DVD und Blu-ray und vielleicht bei Anime On Demand, dazu ist noch nichts bekannt. Das ist eine wirklich schwierige Situation. Ja, mir kam gerade noch die Idee, aber ich glaube, das hat sich da gerade durch deine Ausführung verflüchtigt, ob denn der Film nur an diesem einen Tag zu sehen sein wird oder eben aufgrund der Situation, dass der vielleicht eben aufgrund der mangelnden Kinofilme, die die Kinos ja aktuell nicht haben, ob der dann vielleicht länger als einen Tag gezeigt wird, vielleicht eine Woche lang oder 2 Wochen lang, keine Ahnung, wie so das Programm geplant ist, dann hätte man ja auch die Möglichkeit, den Film quasi an einem anderen Tag noch zu sehen. Aber ich glaube, das ist bei den Anime Nights nie der Fall gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das mit der Lizenz tatsächlich ist, ob Kase nur den Film einmalig zeigen darf, ob das irgendwie vertraglich geregelt ist. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung davon, wie die Vertragssituation da aussieht. Das war alles nur Spekulation, muss ich nochmal dazu sagen, auch vorhin. Und ich denke mal, die haben das Recht, den einmalig zu zeigen, weil sonst würden wahrscheinlich noch Extrakosten anfallen. Das kann gut sein, ja. Vielleicht muss man pro Vorführung bezahlen oder keine Ahnung. Also kennen wir uns nicht aus. Genau, ja, ist reine Spekulation. Und wo wir auch gerade davon sprachen, dass die Kinos irgendwie jetzt mit den Neustarts die Seele füllen müssen, weil ja, also Hollywood sagt, wir bringen gar nichts raus aktuell. Das ist ja alles verschoben noch und nöcher und jetzt haben die Kinos nichts zu zeigen. Und dagegen behilft sich zum Beispiel Cinemax, indem sie jetzt vor Film 23 jede Woche an jedem Dienstag einen Detektiv Conan Film zeigen. Das geht los dann schon übermorgen mit Lupin der Dritte gegen Detektiv Conan The Movie. Dann die Woche danach Film 21, die Woche danach Film 22 und dann eben am 30. Juni Film 23 im Kino. Diese Aktion ist aber wohl nur in den Cinemax-Kinos vorhanden. Tickets sollen bald zur Verfügung stehen. Jetzt hier, ich habe noch keine dafür gesehen, aber vielleicht findet ihr ja bei eurem lokalen Cinemax Tickets dafür, wo man das irgendwie kaufen kann. Ja, das ist natürlich eine Maßnahme, wie man das machen kann, um irgendwie was ins Kino zu bringen. Nochmal so Anime-Events quasi wiederholen. Die liefen dann ja auch nicht wochenlang vorher. Vielleicht das ist irgendwie so ein Argument, um das zu machen. Ja, finde ich eine interessante Meldung, aber dementsprechend, wenn ich auch sage, zu Film 23 gehe ich definitiv nicht hin, dann gucke ich die Filme, die ich schon mal im Kino gesehen habe und schon auf Anime On Demand besitze, jetzt nicht noch mal im Kino. Aber vielleicht ist das ja für einige Fans bestimmt interessant. Aber Lasse, es könnte das vierte Mal sein, dass du Film 21 im Kino schaust. Vielleicht solltest du es doch in Erwägung ziehen. Nein, ja. Also, ich finde es auch gut, dass sie das, dass sie die Zwischenzeit tatsächlich füllen mit den Filmen, denn viele hatten tatsächlich in der Vergangenheit auch nicht die Chance, die Filme im Kino zu schauen. Film 21, 22 und den Lupin-Film. Demnach gut, dass sie da die Lücke mit Detective Conan füllen, was ja auch sehr gut passt als Zuarbeit zu Film 23 quasi. Ja, ist dann natürlich fraglich, ob wirklich viele dort ins Kino gehen, denn wir haben die Filme inzwischen auch, also die drei Filme davor, auf DVD, Blu-ray und bei Anime On Demand. Von daher kann man sich die auch anderweitig anschauen, statt ins Kino zu gehen und da die teuren Tickets zu berappen. Zu bezahlen natürlich, Entschuldigung. ja, bei Film 23 ist es tatsächlich nochmal was anderes, weil den haben wir bisher gar nicht auf Deutsch gehabt. Das ist das erste Mal, dass wir den auf Deutsch sehen können. Von daher lohnt es sich da umso mehr. Aber ja, wenn man wirklich gar nicht weiß, was man zeigen soll im Kino, dann ist es toll, dass Cinemax hier nochmal die drei älteren Filme zeigt. Und ja, wenn man als Fan sagt, ich möchte mir das gerne in Kinoatmosphäre angucken und wirklich ein großer Kinofan ist, dann kann es sich tatsächlich lohnen. Und ja. Und wenn man auch sagt, man möchte aufgrund der aktuellen Situation ins Kino gehen, das ist natürlich noch immer in der heutigen Zeit, kommt das ja mit hinzu. Ja, also ich muss sagen, also jetzt rein von der Aktion her und wenn jetzt die Lage nicht wäre, wie sie wäre und ich würde uneingeschränkt ins Kino gehen, dann würde ich sagen, ja, super, top. Ich habe auch einige der Filme tatsächlich nicht im Kino sehen können, weil sie eben aufgrund des Tages nur an einem bestimmten Tag kommen und wenn man da halt keine Zeit hat, dann hat man halt Pech gehabt. Und wenn man den Termin, den man hat, nicht verschieben kann, ja, dann kann man leider den Conan-Film nicht sehen, auch wenn man ein sehr großer Conan-Film ist und es immer noch bedauert, auch heute noch. Ja, ich halte das immer noch vor, mir selbst. Nicht hier im Cast, das wäre zu langweilig. Und deswegen, ja, finde ich die Aktion sehr schön, dass man da eben Nachholbedarf hat, die Filme nochmal nachgucken kann. Und Conan im Kino, ich sag's eigentlich immer wieder und ich sag's auch jetzt nochmal, ist eben ein ganz besonderes Erlebnis, weil wir das bis vor einigen Jahren noch gar nicht hatten. Und deswegen ist es immer wieder toll, einen Conan-Film im Kino zu sehen. Wenn es denn andere Zeiten wären. Ja, ja, das stimmt. Ja, es ist, naja, es ist eigentlich trotzdem schön zu sehen, aber ne, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, es ist halt schwierig. Also, wie gesagt, ich würde sehr gerne sagen, oh ja, ich gehe jetzt jeden Samstag ins Kino und habe ein Ziel, aber ja, aufgrund der aktuellen Lage ist man natürlich auch ein wenig, ja, vorsichtig geworden und verzichtet auf den einen oder anderen Besuch. Ich bin ja auch sehr gespannt, ob eventuell noch andere Kinoketten nachziehen und auch ältere Conan-Filme ins Programm aufnehmen. Wobei ich die Meldung mit Cinemax tatsächlich sehr überraschend fand, dass man hier nochmal ältere Conan-Filme zeigen möchte. Aber es gibt ja auch noch andere Ketten, die bei der KZ Anime Night dazugehören. Ich glaube, das UCI und wer gehört noch mit dazu? Ja, also vielleicht ziehen die ja auch nach und zeigen auch noch mal ältere Conan-Filme, schauen sich das dann bei Cinemax ab. Könnte man ja durchaus machen. Ja, genau. Und wenn ihr Tickets haben wollt, wie gesagt, schaut einfach bei eurem Cinemax vorbei. Zur Zeitpunkt der Aufnahme sind die Ticketseiten noch nicht online für die Conan-Filme, aber das kann sich ja jeden Tag ändern. Es ist mit der aktuellen Situation halt sehr, sehr schwierig da in der Hinsicht. Ja, dann bleiben wir bei den Detektiv-Conan-Filmen, springen aber über vom Kino zu Amazon, wo bei Prime Video weitere 5 Conan-Filme veröffentlicht wurden und die Details dazu hat Lasse. Genau, wie beim Ende April auf Prime Video Film 11 bis 14 und 16 veröffentlicht wurde, wurde jetzt nachgezogen und Film 15 und 17 bis 20 veröffentlicht. Keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie da so hin und her gemacht wurde mit 15 und 16, aber nun ja, jetzt sind jedenfalls die ersten 20 Conan-Filme auf Amazon Prime Video verfügbar. In SD, also ab Film 11, in SD und HD für SD 14,99, für HD 19,99. Wie wir beim letzten Mal auch schon besprochen haben, eine Leihoption gibt es nicht, wie bei anderen Filmen. Diese Filme sind auch nicht vom Amazon Prime Abo abgedeckt. Und die japanische Tonspur mit deutschen Untertiteln steht ebenfalls nicht zur Verfügung, wo man also gut konstatieren kann, das Angebot auf Anime On Demand, der hauseigenen Plattform von Kase, ist preistechnisch und leistungstechnisch das deutlich, deutlich bessere Angebot, wo ich mir fast denke, ob das nicht irgendwie Absicht ist, um zu sagen, ja, ihr könnt es auf Amazon haben für wesentlich teurer, aber wir haben ja hier unsere eigene Plattform, Zwinker. das wird wahrscheinlich nicht der Gedanke gewesen sein, aber man muss schon sagen, das Angebot ist im Vergleich zu Anime und Demand auf Amazon halt wesentlich schlechter. Ja, vor allem, ich glaube auch für ein bisschen mehr Geld kann man sich dann ja auch schon die Hardware-Version, sag ich mal, in Form von Blu-ray und DVD nach Hause holen. Genau. Also wenn die Filme tatsächlich in der Prime-Mitgliedschaft enthalten wären, was sie nicht sind, dann wäre es durchaus ein guter Deal gewesen, die auch bei Amazon Prime Video zur Verfügung zu stellen. Aber einfach so, man muss sie ja tatsächlich kaufen, das für 14,99. Von daher, das lohnt sich halt überhaupt. Bitte? 14,99 für SD, 19,99 für HD. Okay, ja, 19,99, da kann man sich tatsächlich gleich die Blu-ray kaufen. Also das lohnt sich wirklich überhaupt nicht. Bei Anime On Demand sind es, ich glaube, 7,99 fürs Kaufen und 2,99 fürs Leihen für 48 Stunden, nicht wahr? Ich meine ja. Ich meine ja. Also von daher, das ist deutlich bessere Deal in der Hinsicht. Ja, und wenn es in der Prime-Mitgliedschaft enthalten wäre, dass jeder Amazon-Kunde, der Amazon Prime hat, auch diese Filme gucken kann, gratis, dann, also man zahlt natürlich die Prime-Mitgliedschaft, aber dann kann man sich die Filme gratis anschauen. Das wäre ja wirklich ein grandioses Feature gewesen, aber nein, man muss sie extra kaufen. Jeder muss sie extra kaufen, um sie bei Amazon anschauen zu können. Also das lohnt sich halt wirklich so überhaupt nicht. Und ich verstehe nicht, warum das so gemacht wird. Also tatsächlich, der einzige Grund ist, dass man Anime On Demand damit pushen möchte. Ja, also ich kann nur davon abraten, wie wir alle davon abraten, die bei Amazon zu kaufen. Stattdessen lohnt es sich eher, bei Anime On Demand die zu gucken. Es sei denn, ihr seid wirklich große Amazon-Fans, möchtet nur Amazon unterstützen oder habt bereits euer ganzes Filmsortiment nur bei Amazon, dann kauft euch die Filme auch bei Amazon. Dann habt ihr es alles an einem Ort, wie gesagt. Aber ansonsten, nein. Geht zu Anime On Demand, da seid ihr besser aufgehoben. Muss man hier so sagen, sorry, ja. Genau, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland-Bereich. Da haben wir, wie schon am Anfang dieses Podcasts erwähnt, einen neuen Sonderband, nämlich die Detective Conan Black Belt Edition. Ein Sonderband über Makoto Kyogoku, passend auch zu Film 23, der jetzt ja demnächst im Kino startet oder einmalig im Kino zu sehen ist. Und dazu haben wir, wie gesagt, auch einen Podcast gemacht zu dem Sonderband. Genau, Lasse kann gerne noch ein bisschen was zum Band erzählen, wenn er möchte. 16 Kapitel, die sich um Makoto Kyogoku drehen und im Zuge von Film 23 veröffentlicht wurden, damals in Japan zum Kinostart. Das heißt, wenn ihr die ultimative Japan-Experience erleben wollt, dann kauft euch doch vor Film 23 noch irgendwie den Sonderband und lest durch. Dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen mehr nachempfinden, wie sich der Kinogänger im März, April 2019 in Japan gefühlt haben könnte. Ja. Dann muss ich ja nur noch ins Kino gehen. Am Moment. Ja. Und unsere ausführliche Meinung natürlich wie immer im Conncast. Genau. Und wir hatten tatsächlich auch in unserem Newsblog eine kleine Umfrage zur Black Belt Edition, wie sie euch denn gefällt. Und tatsächlich haben dort 60% angegeben, dass sie den Sonderband nicht gekauft haben oder noch nicht. Ja, schade Schokolade, aber war ein bisschen absehbar, dass es dann tatsächlich 60% sind, finde ich erstaunlich, denn also ich finde den Sonderband tatsächlich einen der besten Sonderbände, den wir vor Conan bisher in Deutschland hatten. Kann den euch nur noch mal ans Herz legen, aber ja, muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er sich den Sonderband mit Makoto über Makoto kauft. Ja, da gingen, glaube ich, unsere Meinungen im Cast auch etwas auseinander, aber das hört ihr am besten dann im Cast selbst und da bekommt ihr ja am Ende auch immer eine Kaufempfehlung. Ich glaube, wir hatten auch noch nie eine Kaufablehnung oder wie sagt man das? Keine Ahnung. Bei der Sherry Edition? Moment mal, ich glaube, da hat es ja, immer. Oh, dann höre ich den nochmal. Da haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Den solltet ihr euch nicht anhören. Auch anhören? Also Podcast anhören, aber den Band. Nee, Finger weg. Ja. Gut. Dann wäre jetzt eigentlich der Detective Conan Weekly-Bereich hier zugange gewesen. Den überspringen wir aber gekonnt, weil es dort keine neuen Detective Conan-Kapitel gibt momentan. Wir machen weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir eine Meldung zu Conan in den USA. Dort ist jetzt Episode 1 auf Blu-ray angekündigt worden. Ganz genau, unter dem Titel Case Closed. Mit noch diesem alten guten Unterschrift One Truth Prevails, Episode 1 in Anführungszeichen, The Great Detective Turns Small, wird dort veröffentlicht von Discotech Media, weil ich meine mich zu einer Funimation da mit der Lizenz irgendwie ist ja schon länger, hat die ja nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere, ist irgendwann ausgelaufen. Jedenfalls Discotech bringt nun der Episode 1 auf Blu-ray raus mit englischer Synchronisation und wie sie auf Twitter schrieben, erstmals im Anime mit nicht lokalisierten Namen. Das heißt, kein Jimmy Kudo und keine Rachel Moore mehr, sondern jetzt Shinichi Kudo und Ran Mori. Was sicherlich für einige Fans toll ist, vielleicht für manche alte Case Close Fans auch nicht so toll. Discotech lustigerweise ist so ein bisschen in den USA die das Umgedrehte, was Kase bei uns ist, weil Discotech hat bisher fast alle Lupin, der dritte, Filme rausgebracht und dann eben dementsprechend auch Lupin, der dritte, gegen Detektiv Conan bereits in der Vergangenheit, das TV-Special und den Film. Und das ist ja quasi das Umgedrehte wie bei uns, weil Kase hat alle Conan-Filme rausgebracht und die Crossover, aber kein Lupin. Und Discotech, alles Lupin und die Crossover, aber kein Conan, bis jetzt. Ja, das ist für englische Fans natürlich nach so langer Zeit, weil, also man muss ja sagen, die englischsprachigen Fans insgesamt sind ja ziemlich gekniffen, was Detektiv Conan offizielle Veröffentlichung im Anime-Bereich da angeht, weil es ja damals mit Funimation im Fernsehen und der Umbenennung und alles nicht sonderlich gut funktioniert hat und ja, Detektiv Conan tatsächlich im Vergleich zu anderen Animes eher in Europa populär war, außerhalb von Japan und eben halt China, Südkorea, aber vor allem natürlich in Italien, Frankreich, Deutschland, das ist ja so die westlichen Märkte von Detektiv Conan und so Großbritannien, USA, ja, historisch hat das eher nicht so gut funktioniert und dass sie das jetzt tatsächlich rausbringen, freut mich sehr für die englischsprachigen Fans von Case Closed. Ja, ich fand es auch eine sehr interessante Meldung. Hab mich persönlich darüber gefreut, dass wir die Amerikaner die originalen Namen bekommen. Wobei jetzt, wo Lasse halt auch schon sagte, wenn sie die ganze Zeit mit ihren selbst erdachten Namen leben müssen, ist es natürlich arg gewöhnungsbedürftig, wenn dann der Hauptcharakter plötzlich mit Vornamen ganz anders heißt, als man ihn in, ich weiß gar nicht wie viel Serien, Episoden in den USA veröffentlicht wurden. Ich sage jetzt einfach mal 200, wenn ich in 200 Episoden einen Jimmy Kudor habe und auf einmal dann den Anfang der Story habe und dann heißt er plötzlich ganz anders. Ist gewöhnungsbedürftig beim Ansehen, aber gut, nichtsdestotrotz finde ich es sehr schön, dass sie ja weiterhin auch mal wieder etwas von Conan bekommen haben und ja, das gefällt mir sehr gut. Mit bizarrste ist vielleicht auch noch der englischsprachige Manga als kleines Trivia, weil der geht ja immer noch weiter und die sind ja jetzt bei Band 70 oder so und da erscheint ja nur irgendwie alle 3 Monate oder nee, alle 6 Monate ein neuer Band. Also sind sehr langsam, aber da ist es so, die haben die Namen aus dem englischen Dub größtenteils übernommen, aber sie haben dann aufgehört, weil sie sind ja dann schnell über den Anime hinaus und sie haben dann aufgehört, neue Charaktere haben sie ja nicht nochmal lokalisiert. Das heißt, es laufen zwar immer noch Jimmy Kudo und Rachel Moore rum, aber die ermitteln dann zusammen mit Kansuke Yamato zum Beispiel und der ist dann einfach, alle anderen sind dann haben noch japanischen Namen, aber die mal einen bekommen haben quasi, haben den immer noch, was auch von Fans kritisiert wird. Vielleicht ändert sich jetzt auch was daran, weil jetzt wird es im Anime auch mal anders gemacht. Naja, was man natürlich vermuten könnte, ist, dass das jetzt von Discotech so ein kleiner Testballon ist, was man mit Conan noch so machen kann. Dafür bietet sich ja Episode 1 als Remake des Anime-Auftakts eigentlich relativ gut an, um da mal die Fühler auszustrecken, was für ein Potenzial wir denn da irgendwie haben, um vielleicht dann in Zukunft auch noch andere Sachen zu veröffentlichen. Ich meine ja, Funimation hat damals irgendwann, also ich glaube, es gab so 120 Folgen auf Englisch von Funimation und dann haben sie irgendwann später, ich glaube, nochmal die ersten 6 Filme synchronisiert. Das war aber auch schon lange nach der TV-Ausstrahlung. Ist jetzt die Frage, ob Discotech die neu veröffentlichen könnte, wenn sie jetzt hier irgendwie in die Lizenz kommen oder ob sie das dann neu veröffentlichen können, aber neu synchronisieren müssen. Vielleicht ist das jetzt eben ein Testballon, um zu schauen, ob sich da zukünftige Con-Film-Releases lohnen könnten. Gut, dann würde ich sagen, wir werfen zum Schluss, jetzt wo wir eigentlich den Anime in Japan besprechen würden, nochmal einen allgemeinen Blick nach Japan. Zustände, wie geht's Con in Japan aktuell? In Japan ist es ja so, wir hatten jetzt länger einen State of Emergency war ausgerufen worden und teilweise Lockdown. Der wurde jetzt wieder zurückgenommen oder aufgehoben und es haben auch teilweise schon in ländlichen Regionen Kinos geöffnet, mal wieder. Und jetzt ist es jetzt auch wieder so, dass in Tokio zum Beispiel jetzt, nachdem da irgendwie gelockert wurde, irgendwie der Alarm wieder hochgestuft wurde, weil die Infektionen sind wieder hochgegangen. Weiß man nicht. Die Kinokette Toho hat gesagt, sie werden einige Kinos auch in Großstädten wieder öffnen, jetzt wo sie es dürfen. Directive Con ist ja mitfinanziert und produziert von Toho, die man ja vor allem von den Godzilla-Filmen kennt. Allerdings gibt es bisher noch keine News davon, was mit Film 24 ist. Andere Filme, die verschoben wurden, wie zum Beispiel Doraemon, der sollte ja kurz vor Con starten im März, der wurde auf August verschoben damals. Da gibt es auch nichts Neues zu, aber das steht dann wohl noch. Ob jetzt Conan auch in der Zeit erscheint oder ob Doraemon dann auch noch nach hinten verschoben wird, so als Beispiel von diesen Anime-Filmen, die saisonal um diese Zeit rauskommen, ist die Frage, aber es gibt keine News zu Film 24, auch keine Gerüchte und da müssen wir weiter abwarten. Beim Manga ist es so, dass aktuell wir sind in einem Wild Police Story Spin-Off-Arc gerade in Japan, der normalerweise 3 Kapitel lang ist. Die Shonen Sunday macht dieses Jahr oder im Zuge von Corona jetzt mehrere Double Issues, sogenannte. Das habe ich ja schon öfter erklärt. Es gibt normalerweise 4 Punkte im Jahr, wo es gibt ja 52 Wochen und dementsprechend müsste es schon Sunday 1 bis 52 geben. Aber zu Neujahr, Weihnachten, dem Obernfest im August und der Golden Week im April machen sie immer Doppelnummern. Das heißt, das ist dann irgendwie die Shonen Sunday Nummer 21-22 und die erscheint in einer Woche und in der nächsten Woche ist eine Pause. Das machen sie dieses Jahr jetzt wegen Corona öfter. Jetzt die aktuelle Nummer 27-28 ist eine Double Issue und danach ist eine Woche Pause. Also und es kommt auch nochmal um die 30er bei der Nummer eine zusätzliche Double Issue, also scheinbar wegen Corona machen sie mehr Pausen als sonst. Jedenfalls, Wild Police Story geht deswegen noch bis Ende Juni und was danach ist, weiß man nicht. Also Gosho Aoyama in seinen Messages of Animal Crossing sagte irgendwie, ja, also der sagt nicht irgendwie, ich bin krank oder irgendwie sowas, sondern er hat halt Storyboards korrigiert für Spin-Off-Kapitel und so. Und er arbeitet scheinbar. Das heißt, vielleicht kriegen wir dann am Ende Juni, wenn das letzte Wild Police Story Kapitel dieses Story Arcs passiert, vielleicht die Meldung, wann Conan als Manga wieder zurückkommt. Vielleicht muss man auch abwarten. Und dann letztlich noch der Anime. Wir hatten ja jetzt im Mai alles komplett Wiederholung. Das geht jetzt auch erstmal Anfang Juni noch so weiter. Bisher bekannt ist, dass er gestern lief die Wiederholung von Episode 740. Auch Ran ist im Badezimmer zusammengebrochen, Teil 1. Und dann nächste Woche am 13. Juni erscheint dann als Wiederholung Episode 741. Auch Ran ist im Badezimmer zusammengebrochen, Teil 2. Es gibt Gerüchte von so den üblichen Spoiler-Leak-Quellen, dass angeblich in diesem Monat noch neue Filler gezeigt werden sollen. Da ist aber bisher noch nichts bestätigt. Wir erinnern uns ja, für den April waren ja ursprünglich 2 Filler angekündigt, unter anderem auch der ehemalige Magic-File mit Bezug auf Film 24 und dann noch ein weiterer Filler, die wurden ja beide einfach verschoben, ohne dass irgendwas dazu kommuniziert wurde. Ist die Frage, wie weit die fertiggestellt wurden und dann einfach aufgeschoben wurden oder wie auch nicht. Aber angeblich soll neuer Filler-Content noch im Juni laufen, sagen zumindest Quellen, die normalerweise Episoden Pläne leaken, sagen das zumindest, dass das passieren soll. Aber dazu weiß man jetzt noch nichts Genaues und da könnt ihr den Kalender auf ConNews natürlich und das ConWiki im Auge behalten. Und ja, insgesamt die Anime-Industrie ist immer noch, auch außerhalb von Conan, relativ in Schockstarre. Wobei erste Sachen wie Pokémon schon gesagt haben, sie fangen bald wieder an oder haben schon wieder angefangen. One Piece ist aber auf jeden Fall noch pausiert. Und wie das dann mit Conan ist, muss man ebenfalls sehen. Fazit: In Japan läuft Conan technisch gerade relativ wenig. Ja, immerhin haben wir dafür die Meldungen aus dem Deutschlandbereich. Das ist ja ein gutes Ersatzprogramm dann, während in Japan momentan der Manga und der Anime quasi brach liegen. Aber ja, wir werden natürlich informieren, sobald es dort wieder weitergeht, sobald neue Episoden angekündigt sind oder sobald neue Kapitel in den Startlöchern stehen. Genau. Ansonsten mal abwarten, wie sich die Lage aktuell entwickelt. Und damit sind wir dann auch am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viele neue Erkenntnisse und Eindrücke und verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConnenWiki.org ist unser Wiki, ConnenForum.org ist unser Forum, ConnenNews.org ist unser Newsblog und wir haben auch zahlreiche Social-Media-Kanäle, unter anderem twitter.com/ConnenNews, facebook.com/ConnenNews, instagram.com/ConnenNews. YouTube.com/ConnenNews, da könnt ihr uns gerne überall kostenfrei folgen. Ein einmaliges Angebot gilt nur diesen Monat. Nein, gilt das ganze Jahr über und auch im nächsten Jahr. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut und wenn ihr den Conan-Film im Kino seht oder ein paar davon, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei.